ein Leben, da schreibt man ihn auf. Mit kurzen Worten einen Lebenslauf. Man überlegt, was man vergessen hat und was verboten ist für dieses Blatt. So manche Zeilen liebt man gar nicht sehr. Es stoppt die Feder, als ob's gestern gewesen. Kinderzeit, ein Blick auf sorgenlose Fröhlichkeit, dann erste Liebe und das erste Mal und mancher Abschied ohne eigene Wahl. Was wirklich zählt, das trag ich tief in mir und manche ungewollte Träne verschweigt das Paar.